Auskunft am Telefon geben. A14. Hören Sie ein Telefongespräch. Notieren Sie die Vorwahl für Österreich und die Nummer für Wien. Guten Tag. Bitte sagen Sie mir die Vorwahl von Österreich. Gern. Die Vorwahl von Österreich ist 0043. Und was muss ich für Wien wählen? Eine 1. Wie bitte? Ich wiederhole. 0043 und dann die 1 für Wien. Die Rufnummer in Wien haben Sie? Ja, vielen Dank. Gern geschehen.